Leute atmen, gehen wir spazieren. Die Lichter blinken, mein Atem gefriert. Die Karusselle kreisen, dein Lachen vibriert. Heute Abend gehen wir spazieren. Die Lichter blinken, mein Atem gefriert. Die Karusselle kreisen, dein Lachen vibriert. Bitte kauf mir ein bisschen Zuckerwatte, damit meine durch die Nacht spazieren. Egal, ob